Kundgabe 5785. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.10.1953. Ständige Verbindung mit Gott sichert Erfolg. Fordert meine Unterstützung an, was ihr auch unternehmet. Beginnet nichts ohne mich. Gehet keinen Weg ohne mich. Lasset mich stets vorangehen. Dann werde ich auch euer Ziel sein, das ihr sicher erreichet. Und so sollet ihr euch auch in allen geistigen Anliegen mir anvertrauen, und ihr werdet stets recht beraten sein, denn dann lenket euch mein Geist. Ihr werdet nicht anders als recht denken und handeln können und erfolgreich arbeiten für mich und mein Reich. Und immer wird es den Anschein haben, als redet und handelt ihr nach eigenem Willen. Denn ich trete nicht so offensichtlich in Erscheinung, dass ihr also gezwungen wäret, meinem Willen nachzukommen. Und dennoch ist es mein Wille, der nun durch euch zum Ausdruck kommt. So ihr jegliche Arbeit, jede gedankliche oder wörtliche Aussprache mir zuvor anempfehlet, dürfet ihr auch meines Einwirkens sicher sein. Doch eben diese zuvorige Verbindung mit mir ist nötig, um nun auch meinen Willen in euch zu fühlen und diesem entsprechend zu denken, zu reden und zu handeln. Und darum braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, die Arbeit für mich und mein Reich nicht leisten zu können, solange ihr sie nicht als weltliche Arbeit betrachtet, sondern immer nur mir damit dienen wollet und also als meine Knechte ständig mit mir in Verbindung bleibt, um meine Anweisungen entgegenzunehmen. Denn Letzteres tue ich durch euer Herz, indem ich durch meinen Geist in euch Empfindungen lege, die euch nun so handeln lassen, wie es mein Wille ist. Und dann wird all euer Beginnen gesegnet sein. Amen.